Tod des Kornettisten Big Spider Becke aus Nordamerika. Eine Radioballade von Rohr Wolf. Regie Heinz Hostnick. Auf meiner Reise in die nördlichen Gebiete des amerikanischen Kontinents sah ich am 3. September 1932 auf dem Oberdeck eines Dampfers der Strickfuss-Linie in der Nähe der Stadt Quincy plötzlich zwei Personen auf mich einsprechen. Ich sah es in diesem Moment ganz genau. Sie sprachen, wobei sie zuweilen an großen südlichen Zigarren sogen und den eingezogenen Rauch mit Gelassenheit von sich bliesen. Es waren die Herren Jackson und Jones, die aus New Orleans kamen, wo sie einen kleinen Handel betrieben. Ich war schon einige Tage so durch die Welt geflossen, an Memphis vorüber, an Cairo vorbei und hatte Gefallen an ihren Geschichten gefunden. St. Louis war aufgetaucht, während sie sprachen, und wieder verschwunden. Hinter den abgebissenen Uferwänden schwamm Elton davon und schließlich kam Quincy in Sicht. Was für ein schweres und schwarzes Fließen, sagte Herr Jackson. Und was für Geräusche, sagte Herr Jones. Hören Sie das? Ja, ich hörte es. Das träge Schlecken des Wassers, das sanfte Stampfen, das zarte Knarren beim Vorwärtsschieben. Und während wir weich hinein in die Dunkelheit glitten, setzte Musik ein. Ein Leben wie Butter, sagte Herr Jackson. Die Vögel flogen so tief, dass ihre Körper ganz dicht über unsere Köpfe strichen, in der Nähe von Quincy, auf meiner Reise nach Norden, zu einer der kältesten Stellen der Welt. Ein Leben wie Butter, mein Herr. Aber das ist noch nichts verglichen mit dem, was sich hinterher abgespielt hat. Passen Sie auf, wenn man so lange dabei war wie ich, dann weiß man das einfach. Hören Sie zu, ich bin besser als jeder andere Mensch in der Lage, etwas davon zu erzählen, weil ich der Einzige bin, der damals gelegentlich nüchtern war. Also, Anfang des Jahres 5 oder 6... Geben Sie Acht, es waren so schöne Zeiten. Heute hat keiner mehr eine Ahnung, wie man sich amüsiert. Aber damals im Jahre... Warten Sie mal... Ungefähr 5 oder 6, wie gesagt. Und weil wir gerade von dieser Zeit reden, es gab damals mindestens 2000 Mädchen in diesem Gelände. Die einen waren vergnügt, die anderen waren traurig. Es gab welche, die wollten Gift nehmen und Schluss machen. Und wieder andere machten ein Picknick oder gingen zum Tanz oder sonst zu einem Vergnügen. Und überall Schnaps, in Hülle und Fülle, im Jahre 5 oder 6, wie gesagt. Und wenn ich darüber nachdenke, fällt mir auch ein, wie das war. Im Lokal nahm niemand den Hut ab. Und auf dem Podest, hören Sie zu, oben, auf dem Podest saßen 7 Männer. Die hatten auch ihre Hüte auf. Sie sahen ganz müde aus. Plötzlich klopft Buddy Bolden mit seinem Kornett auf den Boden. Und alle sitzen jetzt ganz gerade da und ganz ernst. Bolden war lauter als Armstrong. Er war der lauteste, den es jemals gegeben hat. An manchen Abenden hat man ihn etwa 10 Meilen weit hören können. Also, Mister, plötzlich stampfte er los mit dem Fuß. Bock, bock. Etwa im Jahre 5 oder 6. Und wenn die Burschen ihre Jacken ausziehen wollten oder die Schuhe, dann taten sie das. Nur die Hüte behielten sie auf dem Kopf. Unter uns, es waren ja immer welche dabei, die keine Strümpfe anhatten. Aber sie spielten und spielten. Und Sie müssen noch etwas wissen. Bolden war ganz versessen auf Schnaps. Und auf Damen. Später ist er verrückt geworden und auf der Straße hinauf und hinunter gegangen. Das war 1907. Immer hinauf und hinab. Er ist am Schnaps gestorben, mein Herr. Und Baba Miley, hören Sie zu. Baba Miley. Wenn er betrunken war, hat er sich einfach unter den Flügel gelegt und geschlafen. Glauben Sie mir, bei allen Geräuschen, die das Orchester machte, hat er geschlafen. Und das ist der Grund, warum er auf manchen Platten überhaupt nicht zu hören ist. Er liebte den Schnaps. Und wenn ihm so war, dann legte er sich unter das Klavier und schlief ein. Im Frühjahr ist er gestorben, im Mai. Wir trieben so dahin. Keokuk, Burlington, Muscatine. Und während sich unser Dampfer gemächlich im Mond hinaufschob nach Norden, sprachen Jackson und Jones noch immer. Ihre Zigarren schaukelten in der Luft und verbrannten. Einen Moment, sagte ich, als am Morgen des folgenden Tages vor unseren Augen die Stadt Davenport erschien. Ich werde jetzt auch eine kleine Geschichte erzählen. Und sie wird so gut sein wie jede andere Geschichte. Passen Sie auf. Sie beginnt, ich glaube, in... Nein, sie beginnt an einer ganz anderen Stelle. In der Mitte des Michigansees. Und das sind vielleicht die Geräusche, mit der sie beginnt. Stellen Sie sich also einen kleinen Vergnügungsdampfer vor. Er schwimmt auf dem Michigansee von Chicago nach Benton Harbor und wieder zurück nach Chicago. Wochenlang hin und her und so weiter. Das Wasser zum Beispiel. Stellen Sie sich das Wasser vor. Die Wellen, die Wolken, die kleinen Geräusche der Tänzer auf der weichschaukelnden Tanzfläche, das Schaben von Füßen und ein sehr leichtes Wehen. Ein Wehen? Ein Wehen. Und natürlich Musik aus der Ferne. Hören Sie sie? Ja, ich höre sie. Und Sie? Ich höre sie auch. Vor etwa 10 Jahren war ich Klavierspieler auf diesem Dampfer. Ich unterhielt die Leute, so gut es ging. Aber immer, passen Sie auf, immer genau in der Mitte des Michigansees kam uns ein anderer kleiner Vergnügungsdampfer entgegen. Er fuhr in geringer Entfernung an uns vorbei. Man sah, wie sich die Menschen bewegten und man sah die Musiker sitzen und sah, wie sie spielten. Und beim Vorbeischwimmen wehte eine ganz seltsame, schöne Musik herüber. Der Kornettist stand ganz still. Er stand da und blies. Und alles schwamm bleich vorbei. Man hörte nur im Vorbeischwimmen dieses Heranwehen von Musik. Ich werde nie diese Töne vergessen. Sie waren ganz rund, ja, ganz fest. Verstehen Sie, ganz klar. Ich hatte noch niemals vorher solche Töne gehört. Spielte mit einer unbegreiflichen Leichtigkeit. Und diese Töne hörten sich an, als würden sie gar nicht geblasen, sondern als würde man mit einem... Warten Sie, ich komme darauf zurück. Einen Augenblick später wurde ich unterbrochen. Ein Mann war ins Zimmer getreten und kam auf mich zu. Hoagie, das ist Big Spider Becke. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ich kannte den Mann nicht. Er macht doch keinen sonderlich interessierten Eindruck. Er redete nichts. Sein komischer kleiner Mund fiel mir auf. Er stand eine Weile herum, ganz verloren zwischen den Leuten. Dann holte er eine Flasche aus seiner Hosentasche und trank. Ich weiß nicht, er wirkte ganz scheu und zerstreut. Er setzte sich einen Moment und stand wieder auf und ging ein paar Schritte zwischen den Gästen herum, die sich sehr amüsierten an diesem Abend. Dann setzte er sich und trank einen Schluck und stand auf und ging fort, ohne sich umzusehen. Wer war das? Wer? Dieser Mann, der gerade hinausgegangen ist. Das war etwa im Jahre 22, ja, in Chicago. Im Frühjahr 24 saß ich in Bloomington im Kappa Sigma Haus. Da versuchte sich eine Band für den Abend einzuspielen. Plötzlich hob einer sein Kornett hoch. Er stand nicht etwa auf. Er hob sein Kornett hoch und spielte 4 Takte. Dann war die Probe beendet. Meine Güte, diese Noten waren nicht geblasen, sie waren geschlagen. So ungefähr wie wenn man mit einem Hammer auf eine Glocke schlägt, verstehen Sie? Ich hatte Wagner-Musik gehört und alles andere. Aber diese 4 Takte, die dieser Mann spielte, gingen mir mehr unter die Haut als alle, die ich vorher gehört hatte. Wer ist das? Das ist Beiderbecke. Beiderbecke. Leon Bismarck Bix Beiderbecke. Geboren in wohlgeordneten Verhältnissen 1903 in Davenport, Iowa. Der Vater handelt mit Holz und Kohle und neigt zum Gesang, ebenso wie die Mutter, eine geborene Hilton. Die Familie ist hochmusikalisch. Der Bruder, die Schwester, alle sind hochmusikalisch. Der Großvater leitet am Ort einen deutschen Männergesangverein. Die Familie ist wohlhabend, rechtschaffen, angesehen. Die Ehe der Eltern ist nicht zerrüttet. Seine musikalische Veranlagung macht sich sehr früh bemerkbar. Er spielt Klavier. Es ist aber unmöglich, ihn an regelmäßigen Unterricht zu gewöhnen. Er ist ein eher gelangweilter Schüler. Man überlässt ihn sich selbst. Mit Noten beschäftigt er sich kaum. Er spielt nach dem Gehör. Er spielt jahrelang Klavier. Nachdem er jahrelang Klavier gespielt hat, besorgt er sich ein Kornett und spielt nun Kornett, ohne eine einzige Stunde zu nehmen. Das Kornett ist ein Instrument, das sich nur durch die Mensurierung, den länger ausgebildeten Konus im Mundrohrbereich und die weichere Kesselform im Mundstück von der Trompete unterscheidet. Er ist 15. Er weiß zwar, was er spielen will, aber er findet einfach die Töne nicht. Er ist ein mittelmäßiger Schüler der Mittelschule in Davenport, einer mittleren Stadt im mittleren Westen am Mittellauf des Mississippi. Er ist 16 und hört die Musik, die auf den Flussdampfern gespielt wird. Im August legt die Capitol in Davenport an mit dem Orchester von Fate Marable. Das Kornett spielt ein 19-Jähriger, sein Name ist Louis Armstrong. Die ersten Jazzplatten erscheinen, aufgenommen von der Original Dixieland Jazz Band. Er ist etwa 17 und übt mit dem Grammophon. Er ist ganz versunken in seine Musik. Er denkt an nichts anderes als an Musik. Manchmal arbeitet er in der Gegend von Davenport mit Buckleys Novelty Orchestra oder mit Floyd Bean, von denen die Welt nie wieder etwas gehört hat. Er verlässt die Schule. Er ist 18. Vielleicht wirft man ihn auch hinaus. Niemand weiß das genau. Die Familie schickt ihn auf die Lake Forest Academy nach Chicago, eine Militärakademie. Und natürlich wird alles nun wesentlich schlimmer. Das ist die Zeit, von der ich jetzt spreche, 1921. Seit Januar 20 waren die Prohibitionsgesetze in Kraft. Damals fingen Capone und seine Leute an, sich in Chicago breitzumachen. Capone war Stammgast im Friars Inn, wo Paul Maris spielte. Maris, der damals wirklich nicht übel war, steht jetzt auf und sagt Folgendes. Nun, Sie, sagen Sie etwas. Sie sind jetzt Paul Maris. Ich bin jetzt Paul Maris? Ja, also bitte. Gut, ich bin jetzt Paul Maris. Also bitte. Friars Inn lag im Parterre und war aufgemacht wie ein Kabarett, mit Tischen und einer Tanzfläche. Wir saßen auf einem Podium, auf der einen Seite stand ein Pfosten. Und Rapallo hielt immer seine Klarinette an den Pfosten, um einen schöneren Ton zu bekommen. Eines Abends kam eine ganze Kolonne in das Lokal und warf erstmal sämtliche Tische um. Sie griffen sich Flaschen und fingen an, auf die Kellner und Barmixer einzuschlagen. Im ganzen Lokal lagen Leute rum und bluteten. Und alles, was umfiel, nicht mehr aufstehen konnte, blieb liegen. Und zu uns sagten sie, Jungs, ihr spielt weiter, sonst werden wir ärgerlich. Die Gangster nahmen sich beispielsweise einen aufs Korn, schlugen auf seinem Kopf eine Flasche kaputt und schlitzten ihm mit den Scherben das Gesicht auf. Aber wir spielten weiter, wir taten unser Möglichstes. Wenn jemand nach seinem Revolver griff, dann duckten wir uns. Und dabei spielten wir immer weiter. Eines Abends bekam ein Kellner einen Schuss in den Magen, aber wir spielten weiter. Er schob von diesem Tag an beim Gehen den Oberkörper etwas nach vorn, aber wir spielten weiter und hatten gar nichts gesehen. So war das eben. Ab und zu kam ein Junge vorbei, der so aussah, als sei er gerade von einem Güterzug abgesprungen. Er ließ nicht locker, bis wir Angry spielten, damit er einsteigen konnte. Das war das einzige Stück, das er spielen konnte. Angry. Jemand sagte, wer war das? Und ich sagte, das war Big Spider Becker. Er hatte damals ein altes, verbeultes Horn, das er in Zeitungen eingewickelt, abends träumerisch durch die Straßen trug. Er ging auf die Lake Forest Academy, aber in Wirklichkeit war er ständig auf dem Weg in die Southside, wo die Leute aus New Orleans spielten, King Oliver, Miles mit den New Orleans Rhythm Kings. Fast jede Nacht tauchte er irgendwo auf. Und das bringt mich auf folgende Geschichte. Einen Moment, wir kommen darauf zurück. Ein Mann war ins Zimmer getreten und kam auf mich zu. Oh wie, das ist Big Spider Becke. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ich kannte den Mann nicht. Er sagte nicht viel. Er trank eine Menge und sah ziemlich trübsinnig aus. Plötzlich ging er mit diesem in Zeitungen eingewickelten Ding, das er unter dem Arm herumtrug, wieder hinaus. Wer war das? Wer? Dieser Mann, der gerade hinausgegangen ist. Das war Beiderbecke. Hat nicht viel gesagt. Er redet nicht viel, aber du musst ihn mal spielen hören. Ich hatte weiß Gott keine Lust auf Gespräche. Ich kannte die Leute nicht und wisst ihr was? Ich wollte sie auch nicht kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, wie ich in diese Wohnung gekommen bin. Jemand hat mir wahrscheinlich gesagt, da und da wird gespielt und es gibt was zu trinken. Komm hin, bring dein Horn mit. Und als ich ankam, wurde eben nicht gespielt, also bin ich wieder gegangen. Ich wollte spielen. Das ist schon fast alles, verstehen Sie? Es gibt so viele Möglichkeiten zu spielen. Überall, wo ein Klavier steht, und es stehen wirklich viele Klaviere herum. Überall stehen Klaviere, man muss sie nur finden. Aber an diesem Abend, auch überspringen wir diesen Teil. Ich denke, den nächsten Teil können wir auch überspringen. Ich erinnere mich ziemlich genau. Big stand am Seiteneingang des Lincoln Cafés, des ehemaligen Royal Gardens, wo Oliver spielte, und sagte, ich bin heute wirklich nicht scharf auf Gespräche. Das war Anfang 22. Man hatte ihn aus der Akademie geschmissen wegen schlechter Führung. Seine nächtlichen Ausflüge hatten sich rumgesprochen. Und er trank damals schon eine ganze Menge. Er stand also da und sagte, ich denke, den nächsten Teil können wir auch überspringen. Er war nicht mehr nüchtern, aber er war irgendwie glücklich. Oder was meinen Sie? Wollen wir diesen Teil auch überspringen? Sagen wir fröhlich. Oder heiter, sagen wir heiter. Aber wir überspringen das. Wir überspringen alles, was kommt. Jedenfalls das Nächste. Und dann fangen wir folgendermaßen an. Als ich im Jahre 24 und so weiter, also Anfang des Jahres 24, inzwischen war viel passiert, aber das überspringen wir, spielt Big Spider Becke mit dem Wolverine Orchestra. Mit Voino, Hartwell, Johnson, Leibrock, Gandy, Gillette und Moore. Die Tänzer mögen diese Musik nicht so sehr, auch die Manager nicht. Es gibt Reibereien. Prügelei im Stockton Club in der Neujahrsnacht. Die Wolverines wechseln häufig die Engagements. Sie spielen in Ausflugslokalen und auf Studentenbällen. Im Frühjahr an der Indiana-Universität. Sie kamen damals in einem alten Phaeton, 8 Mann mit ramponierten Instrumenten, die überall an den Seiten herausragten. Sogar Carmichael, der sie eingeladen hatte, soll erschrocken gewesen sein. Aber das sollten Sie erzählen. Gut, wieder ich. Wie soll ich das sagen? Sein Gesicht, Das Erste, woran ich mich erinnern kann, war sein Gesicht. Oder vielmehr nicht sein Gesicht. Das Allererste waren die Töne, die ich hörte. Noch bevor ich sein Gesicht sehen konnte unter dem kleinen Strohhut. Wobei ich gar nicht beschwören kann, ob es ein kleiner Strohhut war. Aber noch vor diesem kleinen Strohhut, den er wie Buster Keaton trug, hörte ich diese Töne. Wissen Sie, jeder Ton für sich genommen war schon schön. Aber diese Folge von Tönen war einfach unbegreiflich. Jede Note ganz klar, ganz rein, verstehen Sie? Nicht verschmiert, nicht gemästet. Gemästet? Nicht gemästet, das sind meine Worte. Er spielte ganz mühelos, er spielte so selbstverständlich, wie andere atmen. Wir hielten alle die Luft an, als er aufstand in dieser magischen Nacht in Indiana. Die Band hatte das Stück sehr luftig, sehr leicht gebracht. Und dann tanzte Bix mit einem kleinen Solo daher. Die Töne kamen ganz weich wie im Schlaf. Ich hatte nichts anderes zu tun, als ein bisschen zu blasen, ohne die geringste Anstrengung. Ich hatte das Gefühl, tagelang, wochenlang spielen zu können und nie wieder aufhören zu müssen. Ich musste die Augen schließen, um nicht vor Vergnügen zu platzen, und blies mit geschlossenen Augen weiter. Selbst in diesem Moment wirkte Bix fast verlegen. Auf jeden Fall wirkte er so, als ob er seine Gefühle niemals ganz vorzeigen wollte. Und das war vielleicht das eigentlich Aufregende, seine eigensinnige Zurückhaltung. Er düpiert uns, er spielt mit der ganzen Welt, dachte ich. Er stößt seine Töne, tatsächlich er stößt sie so sanft, dass es eigentlich gar kein Stoßen ist, sondern ein ganz leichtes Herausgleiten von Tönen. Er hatte, wenn ich mir alles genau überlege, etwas unwiderstehlich Robert Walsersches. Und es war gar kein Wunder, dass er jetzt mit verstellter Stimme sagt: Ich liebe Töne unaussprechlich. Ich kann, um einen Ton zu hören, 1000 Schritte springen. Ich möchte im Anhören eines Musikstückes sterben. Ich stelle mir das so leicht vor, so natürlich, und doch ist es natürlich wieder unmöglich. Töne sind zu zarte Dolchstiche. Mir fehlt etwas, wenn ich keine Musik höre. Und wenn ich Musik höre, fehlt mir erst recht etwas. Als ich die Augen wieder aufmachte, sah ich mich immer noch spielen. Der Abend verging, die Nacht, ohne dass wir ein Wort darüber verloren. Die Leute standen und staunten, die Töne rutschten aus meinem Kopf. Es war alles so einfach. Es zerriss mich beinahe vor Glück. Ich glaube, ich lächelte auch ein wenig. Ich dachte, ich kann nicht anders. Das Einzige, was ich wirklich will, ist das Spielen. Es gibt ja neben dem Spielen noch andere Dinge auf der Welt. Im Augenblick habe ich ganz vergessen, was das für Dinge sind. Aber es gibt sie. Struber dampfte und Johnsons Tenorsax sägte das Dach auf. Wir schwirrten alle hinaus, die Leute schauten uns hinterher. Carmichael winkte mir zu. Es war schön. Ein paar Wochen später erschien Bix im Martinique Inn. Das liegt an der Landstraße zwischen Gary und Chicago. Wir spielten gerade, als er reinkam. Er setzte sich vor die Bühne und hörte zu. Ich war nervös, das können Sie sich denken. Er hatte einen todernsten Gesichtsausdruck. Er saß wie eine Mumie, ohne einen Muskel zu rühren. Als wir Royal Garden Blues spielten, nahm er sein Horn und kletterte aufs Podium. Bix trug sein Instrument ohne Kasten mit sich herum, ein stumpfes, verbeultes Ding, das so aussah, als hätte er es in einem Mülleimer gefunden. Beim Spielen stand er mir gegenüber und die Whiskydämpfe, die er mir aus dem Kornett entgegenblies, benebelten mich fast. Aber ich sage Ihnen, er spielte. Meine Güte, jeder Ton wie ein Biss. Herrschaft, sagte ich, als wir fertig waren. Und Bix sagte, ha, ha, ha. Von da an waren wir Freunde. Im Oktober erhielt ich ein Telegramm von Dick Voineau, dem Pianisten der Wolverines. Kannst du anstelle von Beiderbecke bei uns einsteigen? Stopp. $87 pro Woche. Stopp. Sofort antworten. Bix hat ein Angebot von Gene Goldkette erhalten. Ich zeigte das Telegramm jedem, den ich auftreiben konnte. Und alle sagten, es ist die größte Ehre der Welt, den Platz von Bix einzunehmen. Die Eisenbahnfahrt kostete $32 von Chicago nach New York. Das war dritter Klasse, kein Pullman und nichts. Ich fuhr noch am selben Abend ab. Gegen 6 Uhr kam ich in New York an. Eine herrliche Zeit zum Ankommen. Ich ging ins Hotel und fing an, mich mit Voineau zu unterhalten. Er rief Bix an, der gerade nach Hause kam und ziemlich geladen hatte. Er war am Anfang sehr schweigsam. Er sagte nichts, bis die Probe vorüber war. Und dann kam er zu mir. Junge, ich will dir mal was sagen. Du ziehst zu mir, du gefällst mir. Das sagte er. Und schon zog ich zu Bix. Nach ein paar Tagen fragte er mich: Wie kannst du bloß aus so einem Horn blasen, Jim? Das ist ja ein schreckliches Ding. Er hatte damals einen Convictor-Cornett. Ein schönes, langgezogenes Instrument. Also, wir gingen rüber zur Konvertretung und probierten ein paar Hörner aus. Hier, das ist richtig für dich, Jim. Und wissen Sie, was er tat? Er schenkte mir das Cornett. Er gab es mir einfach. Ja, das war nett, oder? Dann ging er nach Detroit zu Goldkette. Wollen Sie das erzählen? Ja, das erzähle ich. Aber ich sage es gleich, die Sache ging schief. Goldkette hatte natürlich keine Ahnung, dass Bix kaum Noten liest und das recht nicht vom Blatt spielen kann. Es war fürchterlich. Ein paar Wochen später wird er entlassen. 1925, Januar. Bix ist ohne Engagement. Er nimmt in Richmond, Indiana, eine Platte auf und nennt seine Gruppe Sioux City Six. Februar. Er ist ohne Engagement. Er versucht, Musik zu studieren, als externer Student an der Universität von Iowa. Das erlauben die Regeln nicht. Er wird abgewiesen. März, April. Er ist auf der Suche nach einem Engagement und spielt in New York. Mai. Er geht auf der Suche nach einem Engagement nach Chicago zurück und arbeitet in der Band von Charlie Strait. Juni, Juli, August. Er ist eigentlich ziemlich zufrieden. Er hat seine Ruhe. Er kann in den Negerlokalen sitzen, zuhören und trinken. Er hat immer eine Flasche dabei und macht es sich schön gemütlich. Es kommt vor, dass er im Plantation Café einfach aufsteht und in King Olivers Band einsteigt. Der große King Oliver weint eines Abends vor Rührung, als er Bix spielen hört. Er ist 22 Jahre alt. Eines Abends wirft er seinen Wochenlohn auf den Tisch, nur damit Bessie Smith, die gerade aufgehört hat zu singen, weiter singt. Er trinkt und hört zu. Und er hat ein sehr schönes Cornett. Er lebt in Chicago und sagt: Junge, was für ein Spaß. Man fühlt sich so wohl, wenn man in einem Negercafé sitzt. Die Menschen genießen das hier, merkst du das? Wirklich, die Leute wissen, wie man das macht. September. September? Ach ja, September. Im September des gleichen Jahres finden wir diesen rastlosen, scheuen, wortkargen, unmäßig trinkenden, wild umhergetriebenen und von den Dingen des Alltags ein wenig verwirrten, zuweilen zerstreuten, liebenswürdigen, übermütigen, ernsten, ratlosen, arglosen, haltlosen, beispiellosen, niemals mit sich zufriedenen, freundlichen Mann auf dem Weg nach St. Louis, in den Arcadia Ballroom. Wo ihn ein anderer freundlicher Mann mit seinem Orchester erwartet. Sein Name ist Frankie Trumbauer. Er spielt das C-Melodie-Saxophon, ein selten verwendetes Instrument. Dieser Mann, Frank Trumbauer, in fast allem das Gegenteil des vorher geschilderten Mannes Bix Beiderbecke, greift jetzt entscheidend in die Entwicklung des Stückes ein. Er tut viel für Bix, aber retten kann er ihn nicht, diesen verlorenen Burschen, der oft tagelang seine Kleider nicht auszieht und einfach herumliegt in Nordamerika. Trumbauer vertritt von nun an die nützlichen Dinge in dieser Welt. Er steht fest auf dem Boden der Tatsachen, während Bix unbekümmert dahinschwirrt oder im Whisky davontreibt. Bitte, war es so? Ja, so war es auch. Aber es war auch ganz anders. Bix schleppt oft das ganze Orchester auf seinem Buckel herum. Er schuftet für drei oder vier. Also, wenn Bix vor der Band stand, dann riss er sie mit. So war die Sache und das ist das ganze Geheimnis. Er war es, der uns zum Spielen brachte. Er brachte es fertig, dass man besser spielte als sonst. Und wenn er erst mal das Horn angesetzt hatte, setzte er es nicht mehr ab bis... Bis wann? Einfach bis. Bis und fertig. Bis und Punkt. Er fing an und spielte bis. Er hatte niemals den Ehrgeiz, ein Orchester zu leiten, das ist wahr. Aber in Wirklichkeit hielt er alles zusammen. Ohne ihn war alles schlaff, so tot wie ein Gummifuß. Natürlich war er kein Organisator. Wissen Sie, das Organisieren, der ganze Kram, das Papier, die Kontrakte, die Termine, ich ertrage das nicht. Außerdem bin ich vergesslich. Ich habe ein etwas schlechtes... Gedächtnis? Richtig, Gedächtnis. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Einmal stellte er eine Gruppe zusammen für eine Plattenaufnahme. Bix suchte einen Posaunisten und rief Jack Teagarden an. Der war glücklich und sagte zu. Bix war ebenfalls glücklich, aber bald danach hat er diesen Vorfall vergessen. Plötzlich fiel ihm ein, dass er einen Posaunisten brauchte. Also, er ging zum Telefon und rief Tommy Dorsey an. Dorsey war glücklich und sagte zu. Bix war auch glücklich. Aber nun fiel ihm ein, dass er unbedingt einen Posaunisten brauchte. Was tat er? Was tat ich? Ich rief einen Posaunisten an. Und das war... Moment, das war, wenn ich mich nicht irre, lassen Sie mich nachdenken. Ja, es war Boyce Cullen. Der Mann sagte zu mir, ich weiß nicht mehr, was er sagte. Jedenfalls sagte er zu und war glücklich. Aber ich, als ich das Telefon auflegte, ich wusste nicht mehr, wen ich gerade angerufen hatte und vor allem warum. Aber das ist ja nur ein Beispiel, das gehört auch in eine ganz andere Zeit. Wir vergessen das jetzt am besten. Jeder hatte Bix gern. Der Junge hatte keinen Feind auf der Welt. Aber meistens war er gar nicht auf der Welt, sondern irgendwo anders. Ich weiß noch, einmal gingen wir morgens los, um Golf zu spielen. Da fanden wir Bix. Er lag schlafend unter einem Baum. Am Abend vorher hatte er sich entschlossen, in der Dämmerung Golf zu spielen und hatte sämtliche Golfbälle verloren. Oder hat er sich einfach hingelegt und ist eingeschlafen. Wir weckten ihn und er spielte mit uns die Partie zu Ende. Ich könnte viel von St. Louis erzählen. Ich könnte zum Beispiel erzählen, wie Beiderbecke nachts in den leeren Bars sitzt und Klavier spielt. Er ist ganz allein. Glauben Sie mir, ich könnte das alles erzählen, aber ich überspringe es. Er sitzt tatsächlich ganz allein in diesem schwach beleuchteten Raum. Kein Gast, kein Mensch. Ausgenommen natürlich der Mixer, der an der Theke lehnt und den Kopf schüttelt. Denn es gefällt ihm nicht, was da passiert. Bix ist nicht direkt unglücklich. Und glauben Sie nicht, dass er einsam ist. Das sieht nur so aus. Die Stadt ist ganz leer um diese Zeit. Gelegentlich flattern die Leuchtreklamen. Es ist alles so, wie ich es früher beschrieben habe. Keiner kommt, keiner geht. Eine wunderbare, beleuchtete Leere. Und kein Wort natürlich. Kein Wort. Oh, ich könnte das alles erzählen, glauben Sie mir. Oder ich könnte erzählen, wie er mit P.V. Russell abends im Smoking, er sieht hochelegant aus, das glatt gebürstete Haar, der Mittelscheitel, das seidene Einstecktuch, die polierten Lackschuhe, in ein Konzert des St. Louis Sinfonieorchesters geht. Und Russell sagt etwas und Bix lächelt ganz abwesend. Es sieht fast so aus, als würde nun die gestärkte Hemdbrust aus seiner Weste springen. P.V. Russell deutet auf Bix, er dreht sich ein Stück zu uns und sagt jetzt mit etwas gedämpfter Stimme: Wir haben uns eine Loge reservieren lassen, Bix, Hassler und ich. Bix mag die moderne Musik, McDowell, Debussy, Stravinsky und Ähnliches. Bix hat ein ganz einzigartiges Ohr. Gewisse Dinge, wie etwa Ganztöne, hört er sich sehr genau an und sagt: Warum sollte man das nicht auch im Jazz machen? Wo liegt da der Unterschied? Das sagt er tatsächlich. Unter Musikern hat Bix einen gewaltigen Ruf. Nur die Manager mögen ihn nicht. Hin und wieder bauten wir raffinierte kleine Sachen in unsere Arrangements ein. Die waren so gewagt, dass während so einer Mordsache der Manager rief: Gottes Willen, was macht ihr denn da? Natürlich konnten wir es ihm nicht erklären. Später ist es dann so etwas wie eine amüsante Mode fürs Publikum geworden. Ab und zu sagte irgendjemand: Spielt mal eine von diesen schrecklichen Sachen. Das war alles von Bix. Das war noch lange nicht alles. Ich könnte Ihnen noch eine Menge erzählen. Aber ich sage nichts mehr. Ich sage nur so viel. Hören Sie zu? Ja. Und Sie? Ich auch. Und das ist gut. Also passen Sie auf. Im Frühjahr 26 saß ich in einem Coupé der Union Pacific Railroad Company in der Nähe von Cincinnati, einem Herrn gegenüber, der sich seinen Angaben zufolge auf dem Weg nach Detroit befand. Ich hatte mich eine Weile unter den furchtlosen Männern im äußersten Westen aufgehalten, um dort mein Glück zu machen, war aber an Umständen gescheitert, die ich nicht weiter erörtern will. Vor etwa 2 Tagen war ich in diesen Zug gestiegen, um das Land zu verlassen und gab mich, während ich weiter nach Osten dampfte, den Annehmlichkeiten der Geschwindigkeit und Bequemlichkeit hin. Zuweilen hörte ich das Heulen der dahinbrausenden Lokomotive. Eines Tages knüpfte ich ein Gespräch mit meinem Mitreisenden an, der sich nach ein paar förmlichen Sätzen als der Saxophonist Trumbauer zu erkennen gab. Er habe, sagte er, sein Orchester in St. Louis aufgelöst und werde nun eine Goldkette-Band in Detroit dirigieren. Goldkette braucht immer einen, der sich vor seine Band stellt. Er schickt die Orchester per Telefon los und bleibt im Büro sitzen, sagte er lächelnd. Und was, fragte ich, geschieht mit Bix Beiderbecke? Nun, sagte Trambauer, als er Trambauer gesagt habe, dass er Bix mitbringen würde, sei man entsetzt gewesen. Auf keinen Fall, habe man gesagt. Aber er, Trambauer, habe geantwortet, wenn Bix nicht mitkommen dürfe, komme er, Trambauer, auch nicht. Na schön, na bitte. Aber Sie sind verantwortlich für den Mann. Er kann nichts. Er kann nicht mal Noten lesen. Die meisten Leute wissen es nicht, aber Bix ist inzwischen durchaus in der Lage, Noten zu lesen. Wir haben ihm alles beigebracht. Er macht gute Fortschritte. Ich bin da ganz anderer Meinung. Wenn wir probieren, dann geben wir Bix nie seinen Part, sondern eine Zeitung zu lesen. Er geht dann vor die Tür und raucht. Und wenn wir die Arrangements drauf haben, dann setzt er sich wieder an seinen Platz. Und dann spielt er diese herrlichen Sachen, die eben nicht in den Noten stehen. Ich habe noch nie einen falschen Ton von ihm gehört, hören Sie. Nie. So verging diese Eisenbahnreise und ich bin sicher, dass sie niemand, der im Coupé saß, vergessen wird. Aber darüber reden wir später. Wir sind jetzt in Detroit. Die Goldkette Band ist ein Ereignis. Die Leute sind außer sich. Detroit, Chicago, New York. Und Bix? Er spaziert so dahin. Er schlendert wunderbar leicht, wunschlos, mühelos bis nach Indiana. Im Sommer spielten wir in Indiana am Hudsonsee. Bix und ich, wir wohnten in einem Landhaus und kümmerten uns nur ums Spielen und darum, dass uns der Schnaps nicht ausging. Das Zeug bekamen wir von zwei alten Frauen. Es ging uns gar nicht so übel. Wir aßen aus Büchsen, gebackene Bohnen, Sardinen, was man so braucht, und jeden Tag kam eine Flasche Milch. Wir machten uns nicht aus Milch, also wir stellten die Milch so, wie sie kam, auf die Veranda, die eines Tages ein bisschen zusammenbrach. Es waren allenfalls 40 Flaschen. Ich hatte mir auch schon vorgenommen, dem Milchmann eine Nachricht zu hinterlassen, aber ich fand entweder keinen Bleistift oder keinen Zettel. Also eins von beiden fand ich immer, aber niemals alles zusammen. Wir hatten auch ein Buick gekauft. Wenn man so auf dem Land lebt, muss man ja einfach ein Auto haben. Nun war es allerdings so, der Buick erfuhr nicht, deshalb benutzten wir ihn, um uns im Rückspiegel zu rasieren. Eines Nachts besuchte uns der alte Mesmero und meinte... Das war folgendermaßen, nur um das klarzustellen. Ich hatte Armstrongs Heebie-Jeebies in einem Plattenladen gefunden und als ich sie heimbrachte, fielen wir fast durch den Fußboden. Gegen 2 Uhr nachts sprang Tash plötzlich auf und schrie, das muss Bix sofort hören. Nun waren wir aber in Chicago und Bix spielte 80 Kilometer weiter am Hudsonsee. Also fuhren wir los. Wir sprangen ins Auto und fuhren los und unterwegs sangen wir immer zu Armstrongs herrliche Riffs. So gegen 3 Uhr... Lass mich das erzählen. Gegen 3 Uhr stürmten wir in das Haus, in dem Bix und Peavy wohnten. Es war wie in einem Mülleimer. Bohnenbüchsen, Sardinenbüchsen, was weiß ich, leere Flaschen, Hemden und alte Socken. Ich kann nicht sagen, ob es unter dem ganzen Dreck einen Teppich gab, aber es gab ein aufrecht stehendes Klavier, und zwar in der Mitte. Also wir holten die beiden aus den Betten, um ihnen Heebie-Jeebies vorzuspielen und spielten die Platte immer wieder. Bix stürzte schließlich hinaus, um alle zu wecken. Sie mussten das einfach hören, und zwar jetzt, in diesem Moment. Natürlich feierten wir das Ereignis. Die Flaschen wurden immer leer. Bix setzte sich dann ans Klavier, um wie in Trance eine bizarre Musik aus dem Kasten hervorzufingern. Er streckte schon seine Fühler aus, über den Jazz hinaus, in einen seltsamen musikalischen Dschungel, vor irgendetwas zu finden. Wir wollten da nicht hin, das war nichts für uns. Hört euch das an. Hört euch das mal an. Wir ließen ihn eine Weile machen, dann riefen wir alle. Und danach unterhielten wir uns wirklich gut. In dieser Nacht wäre Bix fast von der Eisenbahn überfahren worden. Irgendwann war uns der Schnaps ausgegangen und da sagte Bix... Mir ist was eingefallen. Ich habe oben noch was vergraben. Wo? Oben. Los, Jungs. Vielleicht reicht das für eine Weile. Wir versuchen es mal. Er sprang aus der Tür und wir sprangen ihm alle nach. Es ging über einige... Es ging über einige Felder. Ja, jawohl, über Felder. Dann kam ein ganz dunkles Fabrikgelände, dann ein Stacheldrahtzaun, dann ein Hügel. Und dann kamen die Bahngleise. Die Bahngleise, jawohl. Bix grub einen großen Krug aus... Und wir alle machten uns auf den Rückweg. Aber Bix, der hat inzwischen festgestellt, dass er Sand zwischen seinen Zehen hatte. Was macht er? Er setzte sich auf die Schienen und zog sich die Schuhe aus. Im gleichen Moment kam ein Zug um die Biegung. Wir schrien, mach, dass du wegkommst, Junge. Hau ab, Mann. Pass doch auf, du meine Güte. Und alles das, was man in so einer Lage ruft. Der Zug war ungefähr 30 Meter von ihm entfernt. Da sah er ihn plötzlich. Er merkte plötzlich, was los war und rollte einfach den Abhang hinab. Nur seine Schuhe standen noch da. Sie waren wunderschön auseinandergeschnitten. Das sieht man's. Es ist gefährlich, sich die Schuhe auszuziehen. Wochenlang habe ich in Kleidern geschlafen und nichts ist passiert. Und kaum ziehe ich die Sachen aus, da geschieht sowas. Es ist gefährlich, sich zu entkleiden. Die Goldkette Band ist ein Ereignis. Das sagten sie schon. Die Leute sind außer sich. Das haben sie auch gesagt. Aber das noch nicht. Passen Sie auf. Im September 1927 in New York, hören Sie zu, plötzlich, ganz überraschend, löst Goldkette seine Band auf. Sie ist zu kostspielig geworden. Nun geschieht Folgendes, und ich bitte Sie, einen Moment sehr aufmerksam zu sein und Frank Trumbauer zuzuhören, der etwas zu sagen hat, was die Entwicklung des Stückes betrifft. Wir gehen einfach ein paar Wochen zurück, sagen wir August. Und im August sagt Trumbauer, Es war so, wir spielten im Greyston Ballsaal. Ich leitete die Band. Es lief gut. Und oben in der Loge saß Paul Whiteman. Man muss sich den Mann etwa so vorstellen wie Oliver Hardy, nur viel eleganter mit seinem gepflegten Bärtchen. Und dieser Mann, der aussah wie Oliver Hardy, hatte ein Orchester von nahezu symphonischen Ausmaßen. Er war ein schlauer Geschäftsmann und wusste, was gut ist. Hinter der Bühne sagte Big zwischen zwei Auftritten zu mir: Das ist unser nächster Schritt. Der Alte da oben soll ja ganz angetan sein, sagen die Leute. So war es, es war genau so. Und als wir uns im November in Indianapolis bei Pops Whiteman meldeten, sagte der: Jungs, ich hoffe, ihr werdet euch hier wohlfühlen. Ich bezahle mehr als jeder andere Chef, weil ich das Beste vom Besten will. Und das Beste vom Besten muss man bei Laune halten. Los, zieht euch ein rotes Jackett an und steigt gleich mit der nächsten Nummer ein. Bix ging zum Blechsatz. Er hatte keine Ahnung, was gerade passierte. Und ich setzte mich vorn zu den Saxophonisten. Die ganzen Stars von damals waren da. Bing Crosby, die Dorsey-Brüder, Chalice und Slick Fadden. Whiteman, der fett und freundlich vor der Band stand, zeigte auf Bix. Und der Scheinwerfer schwenkte auf ihn zu. Du machst den nächsten. Bix guckte in die Gegend und lächelte ein bisschen. Und dann hat er ihn gebracht, dass die anderen kalte Füße bekamen. Ende. Bix ist 24 und einer der erfolgreichsten Jazzmusiker, die es in dieser Zeit gibt. Er verdient gut. $120 pro Woche. Auch wenn andere im Orchester mehr verdienen, ist es ziemlich viel für einen, der eine Partitur kaum lesen kann und immer dafür gut ist, nicht zur Arbeit zu kommen, weil er betrunken ist. Etwas später bekommt er schon $200. Er ist ein Spitzenverdiener. Und Whiteman ist nett zu ihm. Er schätzt Bix. Bix war der größte Musiker, den ich kennengelernt habe. Er war wirklich ein wunderbarer Junge. Ruhig, bescheiden. Einer, der sich nie viel über etwas aufregte und alles so nahm, wie es kam. Er war reserviert und äußerst liebenswürdig. Und trotz seiner Größe war er kein Wichtigtuer. Es gab etwas Ätherisches um ihn. Man hatte das Gefühl, dass er immer in den Wolken schwebte. Und man wurde den Eindruck nicht los, dass er immer auf der Suche nach etwas war. Nach etwas absolut Vollkommenem. Können Sie mir folgen? Ja, ich kann Ihnen folgen. Ich weiß, was Sie meinen. Bix ist nun wirklich ein berühmter Mann. Man schätzt ihn. Es sind seine großen Tage. Noten lesen kann er immer noch nicht gut. Und weil man bei Whiteman aus Gründen des guten Eindrucks hinter einem Notenständer zu sitzen hat, legt er sich einen Krimi aufs Pult. Die Orchestermitglieder bewundern ihn. Er ist Section-Leader des Trompetensatzes. Charlie Margulis, Eddie Pinder, Henry Bass, der später durch Goldfield ersetzt wird. Sehen Sie, hier, ein Foto. Stehend von links nach rechts der berühmte Trompetensatz, schwarz aufgestellt, mit den Trompeten in den Händen. Oder hier, das ganze Orchester. Bix in der hintersten Reihe, ja, der dritte von rechts, lächelnd. Sieht so aus, tatsächlich, lächelnd. Aber die anderen lächeln ja auch. Trambauer halb verdeckt hinter der Tuba, lächelnd. Oder Bild 3, hier, das sehen wir uns auch noch an. Sehen Sie mal, Bix und Tram mit weichen, hellen Hüten. Bix hat eine kleine Zigarre in der ganz leicht erhobenen rechten Hand. Er hat sich ein Bärtchen wachsen lassen und schmunzelt. Oder wie würden Sie das nennen? Och, ich würde es nicht schmunzeln nennen. Aber es geht ihm ja gar nicht so übel. Es könnte wirklich ein Schmunzeln sein. Schließlich, er ist erfolgreich, man liebt ihn. Es kommt sogar vor, dass Bill Shellis, der Arrangeur, ein Bix-Solo aufschreibt und auf den ganzen Trompetensatz überträgt. Es ist dann so, als würden vier Beiderbecke auf einmal spielen. Ich glaube, er ist gar nicht so unglücklich. Der Glanz entzückte ihn, oder? Der Glanz, der Applaus. Natürlich, er ist ein Einzelgänger, das ist nicht sein Leben. Er muss ganze Abende wie in Einwickelpapier spielen oder einfach nur so herumsitzen. Aber nach der Vorstellung packt er sein Horn und verschwindet. zum Beispiel in Sunset, wo Armstrong spielt. Und Armstrong sagt, niemals werde ich die Nächte in Chicago vergessen. Aber dafür brauche ich eine andere Stimme. Das könnten Sie übernehmen. Ich? Ja, Sie sind jetzt Armstrong. Versuchen Sie es mal. Na ja, ich versuch's mal. Also, niemals werde ich die Nächte von Chicago vergessen. Ist das recht so? Ja, so geht's. Der Anfang ist gut. Bitte weiter. Ja. Immer wenn Bix fertig war, kam er ins Sunset, wo ich spielte. Gut? Gut, weiter. Ja, wie geht's weiter? Dann haben wir alle Türen geschlossen. Dann haben wir alle Türen geschlossen? Ja, damals. Das waren Sachen. Ja? Ja, das ist wirklich gut. Sie sind ganz nah dran. Wir wollten nicht etwa versuchen, einander an die Wand zu spielen. An solchen Unsinn haben wir nicht gedacht. Wir wollten nur hören, wie gut wir zusammen Musik machen konnten. Werde ich die Nächte von Chicago vergessen. Bix war beim großen Mr. Whiteman und ich spielte im Sunset. Und Whiteman hatte Premiere im Chicago Theater. Als ich kam, waren sie schon mitten im Programm. Und sie spielten eine wunderschöne Melodie, die hieß From Monday On. Kinder, Kinder. Und plötzlich stand Bix auf und machte ein Solo. Und glaubt mir, ich fühlte jeden einzelnen Ton. Mr. Whiteman das Zeichen und sie spielten die Ouvertüre, die 1812 heißt. Alle hoben die Trompeten hoch in die Luft und mein Bix las jede Note und jeden Klecks und blies wundervoll. Und kurz vor dem Ende fingen sie an, Kanonen abzufeuern und Glocken zu läuten. Es passierte wirklich so ziemlich alles in dieser Ouvertüre, aber Bix war immer noch zu hören. Bei all diesem Krach hörte man ihn immer noch blasen. Nachher ging ich ins Künstlerzimmer, um Bix guten Tag zu sagen. Wir saßen lange zusammen und erzählten uns was. Er und ich, wir hatten immer viel zu lachen. Er und ich, wir lachten oft zusammen, Mister. Da musste er wieder auf die Bühne und ich ging in ein Plattengeschäft und kaufte mir From Monday On. Muss Anfang 28 gewesen sein, irgendwann um die Drehe. Da spielte Bix im Chicago Theater mit dem Whiteman Orchester. Eddie Condon und ich hatten es kaum erfahren, da schossen wir auch schon rüber, um ihm die Hände zu schütteln. Er kam ins Künstlerzimmer mit Bing Crosby. Das Erste, was er sagte, war: Kommt, Kinder, lasst uns hier verschwinden und einen trinken. Er führte uns den ganzen Loop runter, die State Street entlang, bis wir kurz hinter der Lake Street auf einen alten, schwarz angepinselten Laden stießen. Bix pochte, das Guckloch wurde ein Stück geöffnet und ein Auge erschien. Dann sprang die Tür auf wie ein Klappmesser. Ich glaube, die Visage von diesem Flaschenkind kannte jeder Guckloch-Fritz in Nordamerika. Also kurz und gut, schon waren wir mittendrin in diesem Gestank nach Schnaps und Tabak und Schweiß und süßem Parfum. Der Gin, um das noch zu sagen, der Gin war zu trinken. Jedenfalls löste sich der Zahnschmelz nicht auf. Und Bix, er konnte dem Zeug einfach nicht widerstehen. Er trank ungeheure Mengen und wurde entsprechend fröhlich. Aber im Grunde war er weit weg von uns. Ich will es mal so ausdrücken, er hatte sich sehr verändert. Er trug steife Kragen, ließ sich ein Bärtchen wachsen und wusch sogar seine Socken. Wir konnten es gar nicht begreifen. Naja, er war immer schon scheu. Er hat sich auch nie getraut, richtig loszulegen. Und jetzt, wo er mit diesen disziplinierten Musikern in Berührung gekommen war, da war er noch blutarmer geworden. Also oder so, er hatte schon immer einen Anflug ins Militaristische. Mr. Mesrow, sagte ich später, als ich Miss Mesrow in Harlem traf, ich glaube, da täuschen Sie sich aber mächtig. Das war Herbst 31, ein hübscher, sonniger Tag. Mess hatte sich eine Loge im Yankee-Stadion gemietet und schlug mir vor, mit ihm zum Baseball zu gehen. Sie täuschen sich da, sagte ich. Es war anders. Ich täusche mich nicht. Bei Biggs hat immer der Kopf dem Herzen Befehle gegeben und Anweisungen. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole. Ich sage, er hatte schon immer einen Anflug ins Militaristische. Mess Mesrow nahm eine von seinen Opiumpillen, die er kaute, wie andere Leute Erdnüsse kauen. Was soll's, sagte Mess. Vielleicht täusche ich mich. Es ist ohnehin alles vorbei. Babe Ruth machte an diesem Tag ein Riesenspiel, aber wir konnten uns gar nicht freuen. Später mischte sich noch ein anderer Mann in unser Gespräch, ein Schallplattenproduzent, ein gewisser King, Edward T. King. Wissen Sie, was er nötig gehabt hätte? Charakterstärke, das einmal. Und dann Zähigkeit, wenn ich das noch erwähnen darf. Er war schlaff, das ist der Haken, schlaff, schlapp, er war schwach. Er war einfach nicht stark genug, keine Persönlichkeit, keine wirkliche Technik. Mesrow zerbiss in diesem Moment seine Opiumpille. Und hörte das Knirschen im Yankee-Stadion. Guter Mann, sagte ich zu Mr. King, dem Schallplattenproduzenten. Ich will gern vergessen, was Sie gerade gesagt haben, wenn Sie von jetzt an den Mund halten, klar? Danach ging ich zurück in die Zeit, in der wir gerade sind, Herbst 28. Big Spiderbecke sieht richtig gut aus in seinem Pullover, als er hereinkommt. Er tritt von links auf, von links. Er tritt von links auf und sagt... Sehen Sie... Whiteman ist wirklich nicht kleinlich. Weiß Gott nicht, kein Ausbeuterboss oder sowas. Aber der Apparat, verstehen Sie, ist so groß und so träge, er bewegt sich nicht. Ich spüre einfach die Grenzen. Und was mich ankotzt, ist diese tägliche Routine, die Proben. Fragen Sie mich nicht nach den Proben. Manchmal gehe ich gar nicht erst hin. Brr, brr, brr. Immer dasselbe. Brr, brr, brr. Immer wieder. Und wenn ich hingehe, dann habe ich schon getrunken. Ich bin immer betrunken. Merken Sie, dass ich betrunken bin? Nicht? Sehen Sie, es ist die Kunst. Aber das hier, brr, brr, brr. Zu viel Musik für Leute, die keine Ahnung haben von Musik, klar? Ja, ich will spielen. Spielen. Hier, das ist mein Kornett, damit will ich spielen. Das ist alles, oder nicht? Sie wollen meine Meinung hören? Ja, bitte, ich bitte darum. Gut, ich will meine Meinung sagen. Hier, eigentlich sitze ich immer nur rum. Alles gebremst, nur nichts Lautes. Unter uns ist es schon mal vorgekommen, dass ich bei einer Vorstellung geschlafen habe. Hinter den Kulissen geschlafen. Oder ich habe ein Buch auf dem Pult. Hier, Robert Walser, hören Sie mal zu. Heute bin ich wieder 10 Minuten zu spät gekommen. Ich komme nicht mehr dazu, zur rechten Zeit anzutreten wie andere. Ich sollte eigentlich ganz allein auf der Welt sein. Ich, Helbling und sonst kein anderes lebendes Wesen. Keine Sonne, keine Kultur. Ich, nackt auf einem hohen Stein. Kein Sturm, nicht einmal eine Welle. Kein Wasser, kein Wind, keine Straßen, keine Banken, kein Geld, keine Zeit und kein Atem. Wie finden Sie das? Whiteman wird immer tiefer in die kommerzielle Unterhaltung verwickelt. Hier liegt das Geld. In den feinen Clubs, den eleganten Hotels, in dieser glitzernden, kichernden, vor Vergnügen quietschenden Welt. Die Leute wollen Biggs nicht hören. Ein paar Takte, mehr nicht. Kein Jazz. Ouvertüren, Potpourris, Sweet Dance, Music, schwüle, pompöse Arrangements. Ich weiß schon, dass Geld nicht stinkt, aber hören Sie, ich kann das nicht so gelassen nehmen. Immerhin könnten Sie meinen, dass ich zufrieden bin, so lala, wie? Gut, Armstrong mag mich, Ellington, Henderson, alle mögen mich, Bing mag mich auch, Bing Crosby. Aber wissen Sie, ich habe den Eindruck, als würde alles schlafen um mich herum. Und ich auch. Ich schlafe auch. Oh, Miss Hannah, ain't you coming out tonight? The mockingbirds am singing and the moon am shining bright. The roses am a-nodding and a-swaying in the breeze. Get on your Sunday, go to meeting clothes and come along, please. Thank you. Na, was kommt denn nun? 28, 1928. Ja, aber ich kann im Augenblick wirklich nicht sagen, was nun kommt. Wir werden ja sehen, was kommt. Aber das sollte ich noch erwähnen. Damals lebten wir alle im 44th Street Hotel in New York. Es fand ein Symphoniekonzert statt. Ach, das Programm habe ich vergessen. Whiteman hat eine Loge und lud uns ein, aber im letzten Moment sagte er ab. Ja, er musste eine Werbesendung für Chesterfield-Zigaretten machen. Wir waren alle betrübt und bestellten uns was zu trinken. Plötzlich rief Whiteman an. Biggs, der Fall geht in Ordnung. Ihr könnt die Loge ohne mich benutzen. Also kehrten wir irgendwo ein, um die neue Lage zu feiern. Wir waren in bester Stimmung und amüsierten uns sehr. Und als wir schließlich in dieser Loge waren, setzte sich Murray genau auf die Stuhlkante. Wir rochen ziemlich schlecht, aber wir sahen gut aus. Murray saß also auf der Stuhlkante. Um uns herum wimmelte es von Lorgnetten. Da kippte der Stuhl um. Und Murray fiel runter. Biggs und ich nahmen keine Notiz davon. Wir zeigten unser bestes Benehmen. Murray kam ruhig wieder hoch und setzte sich auf die Stuhlkante. Nach der Pause in der Mitte des nächsten Satzes kippte Murray wieder vom Stuhl. Biggs und ich sagten kein Wort, auch Murray nicht. Wir gingen in eine Bar, stellten uns an die Theke und erwähnten den Fall mit keiner Silbe. Schließlich fing Murray an, aber wir sagten zu ihm, lass das. Tja, das wollte ich noch erwähnen. Plötzlich fiel Biggs um. Ende 28 fiel Biggs plötzlich um. Er war in einer schlimmen Verfassung, als man ihn in ein Krankenhaus auf Long Island brachte. Der Alkohol, um es kurz zu machen. Ich erinnere mich, er hatte in dieser Zeit immer einen hübschen Vorrat in seiner Badewanne. Und er schöpfte mit einer Kelle einfach so aus der Wanne und trank. Nach dem Krankenhaus hatte er einen schweren Anfall von Delirium Tremens. Er musste von einer Krankenschwester überwacht werden. Und Whiteman schickte ihn deshalb... Ich schickte ihn deshalb nach Devonport. Er sollte sich richtig erholen bei seiner Familie. Der Junge war wirklich kaputt. Ach, übrigens... Seine Gage habe ich ihm weiterbezahlt. Die ganze Zeit über. Und seinen Stuhl ließen wir leer auf der Bühne stehen. Demonstrativ. Sie wissen, wie gern ich ihn hatte. Ich war ihm das einfach schuldig. Biggs hatte aus Devonport einen Brief geschrieben im Februar an Tom Rockville von der Plattenfirma OK. Ich wette, Sie wissen, dass ich durch eine schwere Zeit hindurch bin. Ich werde bald nach New York kommen, in ein paar Wochen vielleicht. Ich bin dann auch vorbereitet für größere und bessere Okay-Aufnahmen. Beider Becke kam im März 29 zu Whiteman zurück. Er ist 26 Jahre alt. Und die Aufnahmen, von denen er schreibt, waren, als sie dann gemacht wurden, im März und April, weder größer noch besser. Man spürt eine ganz unbekannte Unsicherheit. Einige Töne flackern. Ich will es mal so ausdrücken. Manchmal hört es sich an, als würde er ein rostiges Mundstück benutzen. Und nun passen Sie auf. Am 17.04., einem ganz gewöhnlichen Tag in New York, geschah etwas ganz Unbegreifliches. Niemand von uns hat es vergessen. Wir nahmen Baby Won't You Please Come Home auf für OK. Trumbauer, Rank, Strick, Fetten, Snoozer, Quinn und so fort. Anfangs lief alles leidlich, vielleicht etwas schleppend. Es ging. Trumbauer sang, er sang gern, Biggs war das gewohnt, er ignorierte es einfach. Aber an diesem Tag passierte etwas ganz Fürchterliches. Nach Trumps Chorus setzte Biggs an und begann zu spielen. Und nach ein paar Noten, passen Sie auf, jetzt, diese Stelle. Ein unwahrscheinlicher Fehler für Beiderbeckes Verhältnisse. Biggs war ganz bleich, als er ging. Er verschwand sofort, wortlos. Ich weiß, dass es Leute gibt, die anderer Meinung sind. Manche behaupten sogar, es sei gar nicht Beiderbecke gewesen, der sich derart verspielt habe, sondern Andy Sechrist, der eine gewisse Fähigkeit hatte, Beiderbeckes Partien nachzuspielen, wenn auch ohne die Leichtigkeit, ohne die Anmut und Reinheit. Kurz, um nicht abzuschweifen, ich bleibe bei meiner Behauptung. Wenn andere etwas anderes sagen, dann lügen sie eben. Mitte Mai ist er in einer etwas besseren Verfassung. Aber die dunklen Zwischenräume werden länger und dunkler. Thank you. September 1929? Beiderbecke ist wieder zusammengebrochen. Er befindet sich im Stadium einer akuten manischen Depression. Noch einmal gewährt ihm Paul Whiteman einen bezahlten Urlaub. Beiderbecke fährt zu einem Erholungsversuch nach Davenport. Er liegt mehrere Wochen im Bett. 24. Oktober 1929. Schwarzer Donnerstag. Bankkrach. Wall Street Crash. Beiderbecke hat sein Geld in Bankaktien angelegt. Er verliert alles. Er ist völlig mittellos. Beginn der Depression. Der Spaß ist vorbei. Die verrückten 20er Jahre sind beendet. Die Zahl der Arbeitslosen erreicht in wenigen Monaten dramatische Ausmaße. 1932 mehr als 12 Millionen Arbeitslose. Die Bandleader verkleinern, um überleben zu können, ihre Orchester. Die Schallplattenproduktion sinkt rapide. Im Jahre 1927 wurden in den Vereinigten Staaten 104 Millionen Platten verkauft. 1932 sind es noch 6 Millionen. Dezember 1929. Beiderbeckes Gesundheit hat sich gebessert. Er spielt gelegentlich im Danceland in Davenport für $10 pro Abend. Seine letzte Gage bei Whiteman betrug $300 pro Woche. Februar 1930. Beiderbecke arbeitet mit einer unbekannten Band in Moline, Illinois. Whiteman hat sein Orchester auf 17 Mann reduziert und Beiderbecke von der Lohnliste gestrichen. Frühjahr 1930. Beiderbecke kehrt nach New York zurück. Er bezieht ein Hotelzimmer in der 44. Straße. Er ist 27 Jahre alt. Als ich hörte, dass Bix wieder da war, und ich wusste ja, wie es ihm ging. Es ging ihm schlechter als irgendeinem von uns. Holte ich ein paar Freunde zusammen für eine Plattenaufnahme, um Bix eine Freude zu machen. Goodman, die Dorseys, Venuti, Lang, die Besten, glauben Sie mir, Baba Miley, Gene Krupa. Das war im Mai, am 21. Mai. Ich weiß noch, Bix stand an der Tür und sagte, ich fühle mich glänzend. Er sah ziemlich müde aus. Aber was er spielte, klang gut. Barnacle Bill, The Sailor. Das war ungefähr die Musik, die die Leute hören wollten. Eine wirklich lausige Nummer. Aber naja, so war das. Und wie geht's weiter? Fragte ich Bix. Und Bix sagte, wir werden ja sehen. Er saß wochenlang am Piano im Apartment von Chellis an der Riverside Drive und bearbeitete in der Mist. Und Chellis schrieb alles auf, was Bix spielte. Irgendwo war ein Schnapskrug versteckt, ich weiß nicht mehr wo. Und wenn der Schnaps alle war, dann ging er ins Plunkett. Das Plunkett war eine Musikerkneipe in der 53. Straße unter der Hochbahn. Hier wurden Engagements für einen Abend vermittelt. Das Telefon läutete ununterbrochen. Die Bands wurden an der Bar zusammengestellt. Und alle tranken. Wer Arbeit hatte, bezahlte für den, der keine hatte. Ich sah Bix oft in Plunketts. Er stand mit dem Glas in der Hand da und wir erzählten uns was. Er sah schlecht aus, war ganz aufgedunsen. Er arbeitete als Gelegenheitstrompeter, trank, aß nichts, war deprimiert und oft erkältet. Von allen Besuchern hier war er am meisten runtergekommen. Manchmal verschwand er tagelang und wenn er dann wieder auftauchte, hatte sich nichts geändert. Er hatte sein Glas in der Hand und wir erzählten uns was. Georgia, Georgia, the whole day through. Just a little song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Georgia, Georgia. Just a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Ab und zu spiele ich draußen. Irgendwo in einem Loch in der Wand. Ich stelle mich hin und blase. Es ist gar nicht so einfach. Man muss da so viel auf einmal machen. Man muss über das nachdenken, was man blasen will. Man muss wissen, wohinein man blasen will. Und die anderen müssen das auch wissen. Und bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, man muss sehen, wohin man das zu trinken kriegt. Das ist die Hauptsache. Und dann muss man freundlich aussehen und jeden anlächeln. Oder wenigstens so aussehen, als würde man jeden anlächeln. Man ist in der Stimmung, alle zum Teufel zu wünschen. Aber man muss fröhlich aussehen. So, das spielt eine Rolle. Man muss so tun, als ob man sich vor Fröhlichkeit über die Welt gar nicht fassen kann. Und die Leute schieben ihre fetten Hintern vorbei da unten. Und du musst oben nett aussehen und nicht zu betrunken. Und wenn sie jetzt rufen, na, wie geht's denn? Du musst so rufen, danke, prima, es geht ausgezeichnet. Das ist die Kunst, mein Guter, das ist die... Ja, reden wir von was anderem. Es wird endlich Zeit, mit dem Blasen aufzuhören, obwohl... Ich habe ja gerade erst angefangen zu blasen, verstehst du? Georgia, Georgia, Georgia war die letzte Platte, die Bix gemacht hat im September. Ich sah ihn ganz selten. Entweder blieb er in seinem Hotel oder er saß im Kino. Buster Keaton. Er kannte fast alles von Keaton. Steamboat Bill Jr., Go West, The Cameraman. Er liebte Keaton, der genauso viel trank wie Bix. Er wäre sehr gern einmal geflogen. Egal wohin. Von Zeit zu Zeit besuchte er das städtische Leichenschauhaus. Eines Tages kam ich an seinem Hotel vorbei. Der Portier in der Halle fragte: Was ist eigentlich mit diesem seltsamen Knaben los? Wer ist das? Er ist 3 Tage nicht aus seinem Zimmer rausgekommen. Ich sah den Mann an. Wer soll schon groß sein? Dann ging ich hinein zu Bix, der auf dem Bett lag. Tag, Hoge. Er war blass. Tag, Bix. Wie geht's dir, mein Junge? Bix sah weg. Wie geht's dir denn? Erzähl mal. Wie geht's dir? Gibt's was Neues? Kommst du zurecht? Ich mag keinen Lärm mehr. Gestern hat mich jemand angerufen und gefragt, ob ich in Connecticut spielen will. Ich habe gesagt, wer weiß, vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht nichts von beiden. Ich habe gesagt, ich will ihnen mal was sagen. Aber dann habe ich gesagt, dass ich lieber doch nichts sagen will. Ich mag keinen Lärm mehr. Das habe ich schon gesagt, aber es stimmt. Nimm die Sache nicht so schwer, sagte ich. Nimm sie etwas leichter. Weißt du, man kann wirklich alles machen. Nicht alles, Hoge, aber fast alles. Wirklich fast alles. Und am Ende? Stell dir vor. Na, stell dir nichts vor. Übrigens, ich habe dieser Tage ein Mädchen kennengelernt. Sie will mich in Queens draußen in einer Wohnung unterbringen und zurechtpflegen. Fein, Bix. Du musst rausziehen. Wenn du raus bist, fühlst du dich besser. Kann ich abends mal zu dir kommen und sie mitbringen? Klar, immer. Eines Abends kam er in meine Wohnung und brachte das Mädchen mit. Wir tranken nichts, wir sprachen nicht über Musik. Und dann wurde mir klar, dieses Mädchen hatte keine Ahnung, wer Bix eigentlich war. Und in diesem Moment kam mir ein schrecklicher Gedanke. Ich wusste es auch nicht. »1931, in den ersten Monaten, gab es fast keine Arbeit mehr. Und Bix fand heraus, dass man von einem hauchdünnen Hamburger ziemlich gut leben kann. Eines Tages war er so hungrig, dass er kaum atmen konnte. Es war kalt und er kam an einem Laden vorbei in der 51. Straße. Stellen Sie sich also einen kleinen Laden vor in dieser Geschichte, die ich erzähle und die nun bald zu Ende ist. Können Sie ihn erkennen?« »Ja, ich erkenne ihn.« »Und Sie, Mr. Jones?« »Ich erkenne ihn auch.« »Wie finden Sie ihn?« »Er ist nicht hübsch. Er ist ganz leer.« »Ja, er ist leer. Und nun passen Sie auf. Bix kommt von links, er kommt von Plunkett's. Ich weiß nicht, warum ich den Fall erwähne. Er steht jetzt vor diesem Geschäft, diesem Laden und sagt... »Ich kam von Plunkett's, glaube ich. Und plötzlich stand ich vor dem Laden. Er war ganz leer. Die Kacheln weiß abgewischt, die Fleischhaken an den Wänden, nichts. Alles leer, kein Mensch, auch kein Fleisch, nur ein einziges, dünnes, nacktes Huhn, keine Bewegung. Es war alles eingefroren, vielleicht eingefroren. Ich sah wirklich nichts, nur in der Schaufensterscheibe, in einer ganz kurzen Jacke mit hochgeschlagenem Jackenkragen, die Schultern bis an die Ohren hochgezogen. Ja, das war ich. Ich blies in die Hände. Ich sah, wie ich in die Hände blies, frierend zusammengebogen, alles abgewischt, alles leer. Und ich, wirklich, ich sah das ziemlich genau. Ich stand gebogen davor mit einer Mütze. Im Sommer des Jahres 31, im Juli, war es sehr heiß. Bix Beiderbecke lebte in einem kleinen, dreckigen Raum in Jackson Heights, in der Wohnung des Bassspielers George Creslow. Er hatte diese Erkältung, die Sie oder ich, die wir alle in ein paar Tagen vergessen hätten. Manchmal wollte Herr Kressler aus dem Bett heraus etwas vorspielen. Verstehen Sie? Aus den Kissen heraus etwas vorspielen. Aber er konnte das Instrument nicht mehr richtig ansetzen. Er verspielte sich, setzte aus. Es war ein sehr schwüler, drückender Tag. Er war 28, aber als Musiker zählte er schon seit einiger Zeit nicht mehr. Am 6. August starb er an einer Erkältung. Aber er starb nicht an einer Erkältung. Er starb an allem. Und das ist die ganze Geschichte. Tod des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika. Eine Radioballade von Rohrwolf. Die Personen und ihre Sprecher waren: Erzähler Walter Gondermann, Beiderbecke Christian Brückner, Jackson Wolfgang Hess, Jones Olaf Quaiser, Carmichael Michael Thomas, Trumbauer Helmut Wüstmann, Mesro Douglas Welbert, Russell Christian May, McPartland Simon Rühack, Whiteman Hans Wieprächtiger und Walter Laugwitz, Andreas Sarda, Karl Rudolf Menke, Jürgen Franz. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Stefanie Hoster. Regie Heinz Hostnick.